Trinke nur noch Tee, weil Tequila nicht mehr knallt. Dieser Stein könnte wie lange nicht sein. Wie er sich verliebt, ich weiß nicht mal wie sie heißt. Er wie sie weiß, geht er wieder mit mir ein. Trinke nur noch Tee, weil Tequila nicht mehr knallt. Dieser Schrank könnte wieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal wie sie heißt. Das Fleck ist gestreckt, das kann reiner nicht mehr sein. Wir achten auf Details, aber nicht auf den Preis. Vergesst die alte Zeit, das wird nie wieder so sein. Langsam wird es Zeit für meine allererste Eins. Er braucht dann kein Problem, meine 20 Dinger gehen. So und auf der Eins, ich hab aufgehört zu sehen. Wollt ab, Bruder, eine Sache sollst du so verstehen. Ein Augen voller Geld bringt ein Augen vom Problem. Und wenn ich mich zu nassen hab, Therapie ist meine Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Mit Raducci und nicht Schwila. Ich flieg die Benzer tiefer. Verrückter Ukrainer, aber sie singen meine Lieder. Er wüsste auf euch, geht auf wieder nicht mehr leid. Wir können nur okay, weil die Kinder nicht wegschmeißt. Dieser Schrank könnte wieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal wie sie heißt. Er wüsste auf euch, geht auf wieder nicht mehr leid. Wir können nur okay, weil die Kinder nicht wegschmeißt. Dieser Schrank könnte wieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal wie sie heißt. Ich glaub nicht mal an den Preis. Sollt mich schon los, so wie früher sein. Denn die fragen mich nach Selfie, nicht nach Führerschein. Und der Gucci-Store denkt, das wäre ein Überfall. Denn alles, was ich kaufe, passt in deine Tüten rein. Und ich wusste, jeder Anfang ist fair. Heute krieg ich keine Absagen mehr. Fotos kommt, man die Bankkarte leer. Meine Alte steht für mich und noch nackt hinterm Meer. Mit der Gucci und nicht Schwila. Ich flieg die Benz auf die Fahrt. Verrückter Ukrainer, aber sie singen meine Lieder. Und wenn ich mich zu nassen hab, Therapie ist meine Dealer. Ich war einmal nüchtern, aber werde ich nie wieder. Er wüsste auf euch, geht auf wieder mit mir ein. Wir können nur okay, weil die Kinder nicht wegschmeißt. Dieser Schrank könnte wieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal wie sie heißt. Er wüsste auf euch, geht auf wieder mit mir ein. Wir können nur okay, weil die Kinder nicht wegschmeißt. Dieser Schrank könnte wieder noch nicht sein. Sie hat sich verliebt, ich weiß nicht mal wie sie heißt. Was geht ab, bra? Berlin lebt, ihr Bad. Du weißt Bescheid. GTS-Band. Kapital. Das ist Wacker auf Komplett.